Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Korintherbrief, 10. Kapitel, Vers 12 bis 13. Wer sich für standhaft hält, soll aufpassen, dass er nicht auf die gleiche Weise sündige. Vergesst nicht, dass die Prüfung, die er lebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er sogleich für einen Ausweg sorgen, sodass ihr standhalten könnt. Gott segne dieses Wort. Der Versuchung widerstehen. Ja, überlegt mal, was wir eben gerade gelesen haben. Wir, dass wir als reuige Sünder zu Christus kommen und uns in Christus befinden, in einer persönlichen Beziehung mit ihm, sind nicht, also da in der Orientierung, dass wir Sünde begehen wollen. Nee, ganz im Gegenteil, wir wollen uns von der Sünde abwenden, als Gläubige, also Menschen, die Christus folgen. Die Schwierigkeit ist, dass die Sünde oftmals uns, es ist schwierig, sich davon abzuwenden. Und das kenne ich auch aus meiner eigenen Erfahrung. Aber gebt da mal nicht auf, denn das ist manchmal so, dass man auch als reuiger Sünde sich abwenden möchte, aber die Versuchung ist da und manchmal dauert das eine Zeit, dass man sich davon abwenden kann. Also wir kommen immer wieder zu Christus, wir überzuckern das nicht, also dass wir jetzt Sünde, oh, jetzt habe ich eine Sünde begangen oder jetzt gehe ich irgendwie beichten oder was und dann gehe ich weiter sündigen. Nee, so funktioniert das nicht. Wir wenden uns ab und Gott ist uns treu, denn wir können das nicht in unserer eigenen Stärke tun, uns von der Sünde abzuwenden. Und was uns Paulus hier schreibt in dem 1. Korintherbrief ist, dass wir Gottes Versprechen haben hier. Also lest mal diesen Vers selber nochmal unbedingt ganz genau durch, denn Gott wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. So, was heißt das? Das heißt, er gibt uns einen Ausweg. Jedes Mal, wenn die Sünde da ist und die Versuchung da ist, Sünde zu begehen. Manchmal dauert das, also gebt nicht auf. Das ist nicht so einfach. Wenn ihr Sünde begangen habt, kommt gleich wieder zu unserem Jesus Christus im Gebet. Sagt ihm, dass ihr Sünde begangen habt, gebt es zu und erinnert euch an diesen Bibelvers, dass ihr einen Ausweg habt. Das ist ein unglaubliches Geschenk, was hier in diesem Bibelvers zu finden ist. Und wir können somit der Versuchung widerstehen. Manchmal, wie gesagt, das ist ein Prozess. Das dauert ein bisschen, denn wir sind Sünder, aber als reuige Sünder in Christus braucht er manchmal ein bisschen Zeit, uns dazu helfen. Also er braucht nicht die Zeit, aber wir müssen uns die Zeit nehmen, zu ihm zu kommen. Jedes Mal, wenn wir also eine Sünde haben, die nun tief sitzt. Und wir wissen, dass das, was wir tun, nicht richtig ist. Und Jesus Christus weiß das natürlich auch. Die Einladung ist immer, zu ihm zu kommen. Und bleibt dran, dranbleiben. Christus hilft uns. Und dieser Vers ist etwas, was ihr auf jeden Fall zu Herzen nehmt. Und immer wieder lest mal, lernt mal diesen Vers auswendig, wenn ihr könnt. Und versucht mal, nächstes Mal, wenn die Versuchung da ist, könnt ihr dann diesen Vers euch wieder in Erinnerung rufen und nach dem Ausweg suchen. Also, ran, geht da ran, ihr könnt der Versuchung widerstehen, braucht manchmal ein bisschen die Zeit, aber Christus hilft uns und hat uns sein Wort gegeben. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass wir der Versuchung widerstehen können. Die Welt und ihre Verlockungen und die Versuchungen sind überall und es ist nicht leicht, aber mit dir ist es möglich. Mit dir ist alles möglich, unser Herr Jesus. Und wir danken dir für diesen Vers, dass du uns treu bist, dass wenn wir auf die Probe gestellt werden, dass du für uns den Ausweg bereitstellst und wir können der Versuchung widerstehen. Die Wahrheit ist, dass wir das nicht sind, sondern du, unser Jesus Christus, kämpfst für uns. Du widerstehst der Sünde. Wir sind das gar nicht, denn wir haben unsere Identität in dir wahrgenommen, in unserer persönlichen Beziehung mit dir. Und das ist das, was, wofür wir dir danken und dass du mit uns bist, egal was passiert. Und wir danken dir für diese Wahrheit aus dem Korintherbrief. In Jesus geheiligtem Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.